Sie ist vor 5 Minuten gestorben. Wollen Sie sie sehen? Ja. Aber Sie wissen... Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin einiges gewöhnt. Oh, um Gottes Willen. Was haben Sie mit dir gemacht? Hat sie noch was gesagt? Nichts. Einmal hat sie der Rektor gerufen. Dann ist sie gestorben. Ihre Mutter steht noch unter Schock. Wir haben ihr deshalb noch nichts gesagt. Hm. Wann kann ich die Mutter befragen? Der Oberarzt meint nicht von morgen. Was ist die Todesursache? Das wissen die Ärzte noch nicht. Sie sehen ja, wie zerschunden sie ist, der ganze Körper. Vergewaltigt. Wie von einem Zug überrollt. Sie heißt Mathilda Kritschensagi. 22. 22. Ledig. Lehrerin an der Abendschule Andrea Maria Fustani. Sie unterrichtete mehrere Fächer, unter anderem gutes Benehmen. Ein Keller voller ausgehungerter Ratten hätte sie nicht übler zurichten können. Ich decke sie dann wieder zu. Ja, gut. Entschuldigung, Dr. Lamberti, aber ich brauche jetzt einen Schnaps. Ich auch. Und dann sehen wir uns die Schule an. Der lombardische Kurier. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Ciabanenko. Hier ist die Klasse A. Ah ja, hier also hat sich das Gemetzel abgespielt. Die Spurensicherung hat 22 Beweismittel aufgelistet. Nummer 1, Silhouette von Mathilda Crescenzagi. Mhm. Hier, Beweis Nummer 19. Das ist eine Schnapsflasche. Das ist ein Anis-Schnaps aus Sizilien. 78%, die reinste Keule. Da drüben Nummer 6, Urin. Da haben einige von Ihnen in die Ecke gepinkelt. Mhm. Der Slip der Lehrerin, eine Zigarette, der Bürstenhalter, die Strümpfe. Nummer 18, eine 50-Rappen-Münze. Kannst du das erklären, Mascheranti? Was? Ja, 50 Rappen, eine Schweizer Münze. Keine Ahnung. Hol die Hausmeisterin. Aber nur sie, ohne ihren Mann. Was erwarten Sie? Das ist doch das übelste Gesinde der ganzen Gegend. Diese Sozialarbeiterinnen, diese freundlichen Damen mit ihren schwarzen Ledertaschen, wissen Sie, die haben nichts Besseres zu tun, als zu all den armen Familien zu marschieren, die zwischen Piazzale Loreto und Lambrate wohnen, und ihnen einzureden, ihre Kinder müssten die Abendschule besuchen, statt in den Kneipen herumzuhängen und Tischfußball zu spielen. Und dann schicken sie sie her. Bloß, dass die leider nichts lernen, sondern nur ihre Lehrerin zur Verzweiflung bringen. Oder sie bringen sie gleich um und spielen dann wieder Tischfußball in ihren Stammkneipen, wo es vor alten Lüstlingen nur so wimmelt. Deshalb gehen die Jungen da ja überhaupt hin. Die nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, die Alte. Ein Feldwebel sollte man vor die hinstellen. Ein Feldwebel der Fremdenlegion und keine Lehrerin. Zweimal bin ich im Kommissariat gewesen und hab denen erklärt, dieses Gesindel gefiele mir nicht. Da geht eines Tages noch eine Bombe hoch. Wissen Sie, was mir der zuständige Beamte gesagt hat? Wenn es nach mir ginge, würde ich die Kerle einen nach dem anderen ins Klosett werfen und ziehen. Aber laut Gesetz haben Sie nun mal das Recht auf Bildung und deshalb müssen Sie in die Schule gehen. Ins Klosett werfen und ziehen. Bitter, aber wahr. Aber das sind Kriminelle. Hielt ich dagegen. Jemanden umzubringen ist für die genauso normal, wie einen Witz zu erzählen. Signora, wie ist es möglich, dass Sie von all dem nichts mitbekommen haben? Die Jungen waren doch stockbesoffen. Die müssen doch einen Heidenlärm gemacht haben. Die waren völlig außer Rand und Band, haben Tische und Stühle umgeworfen und Sie haben Ihre Wohnung gleich nebenan. Nein, da hört man überhaupt nichts. Sie können sich anscheinend nicht vorstellen, was für einen Lärm all die Autos, Straßenbahnen und Lastwagen machen. Ja, und Schreie? Sie muss doch geschrien haben, um Hilfe. Nein. Auch keine Schreie. Und wie haben Sie die Sache dann entdeckt? Kurz nach 9 haben mein Mann und ich die Pflanzen vom Hof hereingeholt. Es ist noch zu kalt draußen. Und da haben wir bemerkt, dass kein Licht in der Klasse brannte. Und da haben wir gesehen, was passiert war. Was für Bestien. Was für Bestien. Ja. In die Kühlzelle sollte man sie sperren. Zu ihrer massakrierten Lehrerin. Das waren 11. 11 Jungen. Für jeden wurde eine Akte angelegt. Hier ist der Ordner. Den kommt man nicht bei. Es sei denn... Soll ich Ihnen Zigaretten da lassen? Nein. Caro hat mich schon gewarnt. Die halten dicht. Doch. Ja, ich brauche 3 Päckchen Nationali, die einfach nicht Esportazione und 2 Schachteln Streichhölzer. 3 Päckchen? Ja, du hast ganz richtig verstanden. Außerdem kannst du mir noch 2 Flaschen von diesem milchweißen Anis besorgen, dem sizilianischen. Genau den? Genau den. Und wo soll ich den um diese Zeit auftreiben? Fahr zu Angelina. Das ist das beste sizilianische Restaurant in Mailand. Hm. 2 Flaschen, denk dran. Bin gleich zurück. Pronto? Hallo, Duca. Oh, Livia, das ist ja eine Überraschung. Störe ich? Nein, ja, ein bisschen. Was ist, gibt's ein Problem? Wegen Sarah? Das Fieber ist unverändert hoch. Lorenza... Ja, aber Dottore Gigi... Ja, Dottore Gigi war eben noch einmal da und er sagt, Lorenza soll sich keine Sorgen machen, aber sie macht sich natürlich trotzdem welche. Ja, natürlich. Versuch sie zu beruhigen. Bei Kindern geht das Fieber schnell so hoch. Das mache ich. Ist sonst noch was? Nein, nichts. Es war blöd, dich anzurufen. Ich... Ja? Ich dachte, vielleicht kannst du... Livia, ich kann jetzt nicht. Schade, naja. Ich muss dranbleiben. Morgen werden die Burschen dem Richter vorgeführt. Und dann... Hier bitte, Schnaps und Zigaretten. Na siehst du, danke. 11 Jungen zwischen 13 und 20 Jahren, fast alles nette Früchtchen. Denen kann die Polizei den Buckel runterrutschen. Aber ihnen muss doch klar sein, dass er da nicht mehr rauskommt. Wieso? Jeder sagt, er sei es nicht gewesen. Die anderen hätten die Lehrerin misshandelt und vergewaltigt, nur er eben gerade nicht. Klingt abgesprochen. Deshalb muss man sie bei den Eiern packen. Ich brauche 2 Beamte als Zeugen und einen Stenografen. Wir können das Verhör auf Tonband aufzeichnen. Nein, das können wir nicht. Dann hört man die Ohrfeigen. Dottore, Kommissario Carva hat mich gebeten, strikt darauf zu achten. Dann schmeißt er mich eben raus. Hol mir den ersten. Ich werde ihn kein Härchen krümmen. Carletto, 13. Ich habe da was Besseres. Okay. Wie heißt du? Carletto Atosso. Wann bist du geboren? 4. Januar 54. Pass auf, du kleiner, arroganter, schmutziger Welpe. Bist du vorgestern an der Abendschule gewesen, so wie immer? Ja, aber ich habe nichts getan. Das haben die 11 anderen auch schon gesagt. Möchtest du vielleicht einen Schluck Schnaps? 4, 5 Löffel und dir brennt die Sicherung durch. Anis. Sieh mal, weiß wie Milch. Der wird dich bestimmt ein bisschen munter machen. Hey! Oh, hab ich gekleckert? Komm. Nimm mal einen Schluck. Nein, danke, der ist mir zu stark. Ach, was stark. Probier mal. Das riecht gut. Nein, bloß nicht. Das Zeug bekommt mir nicht. Interessant. Woher weißt du das? Kann ich einen Lappen haben? Das klebt so. Festkleben sollst du in meiner Schnapsfalle. Hast du doch wohl schon mal getrunken. Was? Ja, an dem Abend in der Schule. Die anderen haben mich dazu gezwungen. Gezwungen? So. Wenn du mal eben kotzen willst, bitte. Sieh dir das Foto an. So habt ihr eure Lehrerin zugerichtet. Komm. Siehst du an? Ja, aber ich... Das Fenster. Kann man das aufmachen? Sieh es dir weiter an. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, dass du ein armes Würstchen bist. Schon mit 13 Jahren von unserer Konsumgesellschaft verdorben und durch schlechten Umgang auf die schiefe Bahn geraten. Ich aber bin davon überzeugt, dass du schon als Verbrecher zur Welt gekommen bist. Dir müsste speiübel werden, wenn du siehst, wie deine Lehrerin zugerichtet wurde. Aber du bist eben kein normaler Junge, sondern auf dem besten Weg, ein hartgesottener Verbrecher zu werden. Nein. Hörst du mir zu? Dreh dich nicht weg! Schau auf das Foto! Ich höre ja zu! Aber ich habe nichts getan! Die anderen waren es! Ich wette, dass du derjenige warst, der den Strumpf eurer Lehrerin mit Reißzwecken zwischen den Tischen aufgespannt hat, um Schnurspringen zu spielen, denn du bist ja noch fast ein Kind, nicht? Tust sowas sicher gern, Schnurspringen, vor allem, wenn du dir 78%igen Anis in die Rübe geschüttet hast. Dreh dich nicht weg! Schau dir dieses Foto an! Ich sehe es mir ja an! So, und jetzt sagst du mir, wer die Flasche mit dem Anis mitgebracht hat. Fiorello. Wer? Fiorello. Ach, plötzlich... Caro hat notiert, du könntest dich an nichts mehr erinnern. Fiorello Grassi. Eltern, anständige Leute. Guter Junge. Also, sag die Wahrheit. Wer war's? Das ist die Wahrheit. Er ist in die Klasse gekommen und hat gesagt, er habe was zum Trinken mitgebracht, damit wir uns die Zeit vertreiben können, bis die Lehrerin kommt. Du lügst, du Ratte. Mascaranti, bring ihn weg. Aber das war nur der Anfang, Carletto. Ich will ihn nicht mehr sehen. Nur der Anfang. Der Nächste. Vero Verini, 20 Jahre. Sein Vater Giuseppe sitzt seit 7 Jahren im Gefängnis. Raubüberfall. Und du, Vero, insgesamt 3 Jahre Besserungsanstalt, immer wegen Unzucht in der Öffentlichkeit, richtig? Nein, Die Polizisten haben das alles nur behauptet, um mich in Schwierigkeiten zu bringen. Ah ja, und warum sollten sie das tun, die Polizisten? Weil sie gemein sind, und zwar zu allen Leuten, auch zu den Anständigen. Du hältst dich wohl für besonders geistreich, was? Wer hat die Flasche mit dem Anis-Schnaps mit in die Schule gebracht? Ich weiß es nicht. So, so, du weißt es nicht? Mhm. Dann will ich deiner Erinnerung mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, was soll das? Oh, verzeih. Verdammt, warum schütten Sie das Zeugs auf? Du bleibst sitzen. Die Flasche. Nehmen Sie die Flasche weg, das läuft ja alles. Das stinkt. Das stinkt, ja? Ich denke, das habt ihr getrunken. Vielleicht könnten wir das Fenster ein bisschen... So, ich frag dich jetzt noch einmal. Wer hat die Flasche Anis-Schnaps mitgebracht? Doch, ja, jetzt weiß ich's. Fiorello Crassivas. Danke. Du kannst gehen. Fiorello Crassi, merkwürdig. Wenn wir jetzt mal das Fenster... Nein, dieser Gestank ist den werten Herren hier eine unentbehrliche Gedächtnisstütze. Das weckt Erinnerungen. Soll ich ihn jetzt Fiorello Grassi holen? Ja. So, jetzt wird im Schnaps gebadet. Der Anis ist ein hochprozentiger Alkohol, der innerlich säubert. Setz dich. Und diese Säuberung ist dringend nötig. Aber der Stuhl ist ganz nass. Und wieder stinkt. Genau. Und du setzt dich jetzt trotzdem. Und die Füße stellst du in die Pfütze auf den Boden. In die Pfütze. Also, dann wollen wir mal. So, du heißt Fiorello Grassi, 16 Jahre alt. Deine Eltern sind anständige Leute. Du hast natürlich nichts gesehen. Man hat dich zum Schnapstrinken gezwungen. Und außerdem hat man verhindert, dass du das Klassenzimmer verlassen konntest. Hm? Ja, sie haben mich sogar geschlagen, weil ich nicht mitmachen wollte. Ja, du bist also der kleine Heilige in eurer Klasse. Komischerweise haben einige deiner Mitschüler ausgesagt, du hättest den Schnaps mitgebracht und du hättest die anderen gezwungen, ihn zu trinken und verrückt zu spielen. Das war ja klar, dass sie mir die Schuld in die Schuhe schieben würden. Das war klar? Warum? Ich bin eben nicht so wie sie und das nutzen sie aus und geben mir immer an allen die Schuld. Aber ich habe nichts getan. Sie haben mich mit Gewalt festgehalten, bis... Mir schlecht. Komm mit ans Fenster. Atme ganz tief ein. Ganz tief. Seltsam. Es war kalt, aber es wird dir schnell besser gehen. Lügen wirken immer irgendwie schief. Sag mir, was geschehen ist. Aber was der Junge hier erzählt... Sag mir, was vorgestern Abend geschehen ist. Das klingt richtig. Ich glaube es ihm. Weinen bringt nichts, Fiorello. Du hast wahrscheinlich vorgestern Abend wirklich nichts verbrochen, aber jetzt bist du dabei, ein Verbrechen zu begehen, genau in diesem Moment. Verstehst du? Du kennst die Wahrheit. Dadurch, dass du die Mörder deiner Lehrerin deckst, wirst du selber zum Mörder. Auch wenn du nichts getan hast. Ich bin kein Verräter. Du musst es loswerden, Fiorello. Du musst es. Für dich, für mich und für Matilda Crescenza. Geh jetzt schlafen. Du musst furchtbar müde sein. Wenn du mir was zu sagen hast, sag den Beamten Bescheid. Ich bin kein Verräter. Guten Morgen, Duca. Ich habe gerade Mascaranti getroffen. Er hat mir berichtet, dass du die Jungen verhört hast. Du meinst, er ist zu dir ins Büro gekommen und hat dir brühwarm erzählt, dass ich dieses Gesindel malträtiert habe. Schon möglich. Er ist verpflichtet, mir alles zu berichten, was du tust. Caro, was soll das? Ich habe die Burschen nicht angerührt. Ich frage mich nur, was aus uns beiden wird, wenn die Richter Wind bekommen von deiner Anis-Schnaps-Methode. Sie werden uns recht geben, weil die ganze Bande derartig nach Lügen stinkt. Duca, geh nach Hause und schlaf ein paar Stunden. Heute Nachmittag kommt der Untersuchungsrichter und wir übergeben ihm das Pack. Das war kein Streich von dumm Jung. Dahinter steckt was anderes. Ein Plan. Genau ausgetüftelt. Ein Plan? Von wem? Und warum? Das weiß ich noch nicht, aber ich kriege es raus. Gib mir noch ein bisschen Zeit und dann liefere ich dir Namen und Beweise. Wahrscheinlich kommt dann etwas heraus, was wir bisher noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Du witterst etwas dahinter und weißt gar nicht was. Nein, Duca, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was das sein soll. Und ich kann nicht glauben, dass die Jungen schlicht und einfach im Rausch durchgedreht sind und sich einer infernalischen Orgie hingegeben haben. So. Meiner Meinung nach steht ein Erwachsener dahinter, der die ganze schreckliche Geschichte überhaupt eingerührt hat. Hast du denn Beweise dafür? irgendeinen Anhaltspunkt? Nein, noch nicht, aber ich glaube, dass einer von den Jungen bald anfangen wird zu reden. Warum glaubst du das? Er hat gesagt, er sei kein Verräter. Kein Verräter. Was gibt es hier noch groß zu verraten, frage ich dich. Wenn nicht etwas, was in unserem Bild dieses Abends überhaupt noch nicht aufgetaucht ist. Dottore Lamberti, darf ich? Was ist los? Also dieser Junge, der etwas... Ja, was schon. Etwas schwul. Etwas anders ist... Fiorello Grassi, was ist mit ihm? Er will mit Ihnen sprechen. Sofort. Er hat gemeint, es müsste sofort sein. Und er redet nur mit Ihnen. So schnell. Teufel. Jetzt bin ich gespannt. Hol ihn aus der Zelle. Bring ihn her. Dottore, ich habe nichts getan. Fiorello, ich glaube dir. Ich habe wirklich nichts getan. Aber ich weiß, wer das alles organisiert hat. Nur, dass ich Ihren Namen nicht nennen kann. Ihren Namen? Eine Frau also. Das würde unsere Arbeit aber enorm erleichtern. Ich habe schon zu viel gesagt. Lieber bringe ich mich um. Du hast gesagt, dass es eine Frau war. Ja, es war eine Frau. Eine Frau. Aber mehr sage ich nicht. Komm, beruhige dich. Ganz ruhig. Aber jetzt sage ich nichts mehr. Sonst laufe ich mit dem Kopf gegen die Wand. Die Menschheit würde es verschmerzen können, Fiorello. Ich lasse dich jetzt auf die Krankenstation bringen. Du brauchst dringend Ruhe und keine Angst. Ich werde dich nichts mehr fragen. Schicken Sie mich nicht zu meinen Mitschülern. Wenn rauskommt, dass ich etwas verraten habe, dann bringen die mich um. Die Leute vom Gericht fragen nach den jugendlichen Gaunern. Wir können sie nicht mehr länger hier behalten. Verstehe. Schade. Das macht es nicht gerade leichter, sie hier aufzuspüren. Sie, die große Unbekannte. Duca, wieso bist du dir so sicher, dass da eine Frau mit im Spiel ist? Weil es ein 16-jähriger Scheißkerl behauptet, um seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Karua, ich hatte auch schon an eine Frau gedacht. Und wieso? Wegen dieser merkwürdig irrationalen, ungeordneten Hysterie des Verbrechens. Wie, bitte? Gibt es auch eine geordnete Hysterie? Das war eine Inszenierung. Ein makabres Schauspiel. Eine Tragödie. Und Regie muss eine Frau geführt haben. Ach, Männer machen sowas wohl nicht. Männer machen es vielleicht selbst, aber eine Frau sucht sich jemanden, der es für sie tut. Karua. Ja, der sitzt hier. Der ruft gleich zurück. Was? Das gibt's doch nicht. Hier. Für dich, Olivia. Ist was passiert? Nimm den Hörer. Duca. Livia, was ist los? Duca, es ist so furchtbar. Hat dich Dottore Gigi schon angerufen? Livia, was ist los? Dottore Gigi, wir haben ihn angerufen, weil Sarah kriegte nur noch schlecht Luft. Sie pumpte und pumpte. Er sagte sofort, er muss ins Krankenhaus verlegen zur Beatmung. Er hat auch gleich den Rettungswagen alarmiert. Aber dann auf dem Weg, als sie ankam, war schon alles zu spät. Er wird dich gleich anrufen. Er hat gesagt, er ruft dich gleich an. Und Lorenzo? Sie ist ganz tapfer. Ich glaube, sie versteht noch gar nicht richtig, was passiert ist. Kannst du bei ihr bleiben, bis ich da bin? Natürlich. Oh, Luca, mein Gott. Livia, bis gleich. Ich komme. Sarah. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus kollabiert. Sie konnten nichts mehr machen. Ich fahre jetzt zu Lorenza. Mach das. Wie konnte das nur passieren? Es passiert in einem von 100.000 Fällen, aber es passiert. Dann kümmere dich um Lorenza. Sie hat nur noch dich. Livia ist bei ihr. Karua, ich werde die Suche nach dieser Frau nicht aufgeben. Ich werde sie finden. Sie darf nicht frei rumlaufen. Sie darf es nicht. Ich habe es ihr versprochen, unserer kleinen Lehrerin. Such sie, in Gottes Namen. Aber kümmere dich um deine Schwester. Und du weißt, ich verlasse mich darauf, dass du nichts anstellst. Kann sein, ich brauche einen Wagen und eine Chauffeurin. Livia, davon weiß ich offiziell nichts. Das ist dir doch hoffentlich klar. Danke, alter Freund. Diesem Ungeheuer reichte kein einfacher Tod. Er musste qualvoll sein und spektakulär. Dann gehe ich jetzt. Ich werde sie vielleicht auch mal besuchen. Lorenza und ich... Onkelchen Onkelchen. Weißt du? Was hast du mir wohl mitgebracht? Ja. Hat sie immer gesungen. Ja, mach das. Sarah. Du meinst wirklich, es ist kein Problem, Lorenza allein bei dir zu Hause zu lassen? Auch wenn es nur für ein paar Stunden ist? Nein. Nein, bestimmt nicht. Wir Lambertis, weißt du, wir müssen sowas mit uns allein abmachen, innen drin. Ah ja, innen drin. Jetzt schau mich nicht immer an wie eine Lehrerin mit einem etwas sonderbaren Schüler. Wohin fahren wir eigentlich? Bitte, zuerst nimmst du diese Pistole. Nein. Du nimmst diese Pistole, damit du dich verteidigen kannst. Das ist die Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit. Wenn du sie nicht willst, dann steigst du sofort aus. Duca, ist ja gut, ja. Gib sie her. Danke. Wir fahren jetzt in die Via Galvani. Und treffen dort wen? Eine ältere Frau. Was hat sie mit den Jungen zu tun? Mit einem von ihnen, so sagt Mascarante jedenfalls. Ettore Lucic soll eine Frau kennen, die ihm Geld dafür gibt, eine Jugoslawin. Dann redest du besser allein mit ihr. Weil es dir peinlich ist? Nein. Unter vier Augen dürfte es für sie einfacher sein, darüber zu reden. Natürlich. Überzeugend wie immer, Dottoressa Ussaro. Kennen Sie einen jungen Mann namens Ettore Lucic? Ja. Woher kennen Sie ihn? Ich kannte seine Eltern und habe ihm geholfen, die italienische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren. Klar und präzise. Was halten Sie von ihm? Er ist ein Halunke. Die schreckliche Sache in der Abendschule ist ja ein Beispiel. Was Sie nicht hindert, intime Beziehungen mit ihm zu haben. Nein, aber das hindert mich auch nicht daran, einen Halunken von einem anständigen Menschen zu unterscheiden. Hat er Sie erpresst? Nein. Ich habe ihm Geld dafür gegeben, dass er zu mir kam. Sonst hätte er das nicht gemacht. Falsche Fährte, Duca. Die lügt ja nichts vor. Und sich auch nicht. Ich suche eine Frau, eine nicht mehr ganz junge Frau. Vielleicht auch einen Mann. Ich glaube, es gibt einen Menschen, der diesen furchtbaren Mord an der Lehrerin geplant hat, der die Jungen im Griff hat. Hat Ettore jemals etwas erzählt, das uns helfen würde, diesen Menschen zu finden? Er hat nicht viel geredet. Einmal war er betrunken, da hat er einen Freund erwähnt, der irgendwelche Drogen von einer befreundeten Ärztin bekomme. Hat er einen Namen genannt oder Näheres über diese Ärztin gesagt? Ja, er hat gesagt, sie sei keine typische Frau. Verstehen Sie, was ich meine? Sie sprechen von einer Lesbe? Ja. Danke, Signorina. Sie haben mir sehr geholfen. Ist es wegen Lorenza, dass du so schweigst? Kannst du Gedanken lesen? Nein, es ist... Ich dachte an Sarah, ihren kleinen toten Körper. Erzähl es mir. 4 Jahre, 2 Monate und 14 Tage. Was soll ich sagen, Livia Ossaro? Wir müssen weitersuchen. Jetzt eine Ärztin, die einem der jungen Drogen beschafft, um die 40 ist und Frauen bevorzugt. Aber... Ach, wenn jeder der 11 Jungen eine junge und eine ältere Freundin hat und manche vielleicht noch mehr, dann haben wir es am Ende mit einem Haufen lärmender Weiber zu tun. Wohl wahr. Ich verstehe nur nicht recht, was du damit sagen willst. Ja, was ich damit sagen will, dass ich Lust hätte, das Handtuch zu werfen. Was bringt es, den Anstifter oder Drahtzieher zu finden? Die Jungen bekommen ihre Strafe und basta. Vielleicht stellst du eines Tages fest, dass deine Hypothese falsch war. Dann kannst du aufhören. Vorher nicht. Sonst hängst du deine Arbeit als Polizist besser gleich an den Nagel. Also, wohin jetzt? Gut, ich werde also wochenlang forschen, um herauszufinden, dass ich mich geirrt habe. Und woher nehmen wir die Kraft, Dottore? Wir haben bisher noch nicht die Sozialarbeiterin gesprochen. Gut. Wir möchten Ihnen nur ganz kurz ein paar Fragen stellen. Bitte. Welche von den 11 Jungen sind durch Sie auf die Abendschule geschickt worden? Alle. Alle 11. Und welcher von Ihnen ist Ihrer Meinung nach der Schlimmste? Da ist einer so schlimm wie der andere. Aber alle sind Sie besserungsfähig. Ach, das ist doch Unsinn. Es gibt immer jemanden, der schlimmer ist als die anderen. Sie sind Polizist und sehen nur, was Sie tun. Dass Sie trinken, dass Sie spielen, dass Sie Geschlechtskrankheiten haben. Dass Sie sich von älteren Frauen aushalten lassen, dass Sie sich an ältere Männer mit besonderen Vorlieben ranmachen. Sie sehen nur die äußeren Dinge. Von Ihren Wünschen und Träumen wissen Sie nichts. Das verkorkste Elternhaus und das Gute im Menschen, das hatte ich vergessen, natürlich. Was Dr. Lamberti angeht, irren Sie sich. Schade, dass wir die Burschen nicht auf Drogen untersucht haben. Ihre 11 Jungen sind ganz üble Halunken. Sie haben Ihre Lehrerin vergewaltigt und getötet. Ja. Meiner Meinung nach muss es aber jemanden geben, der die Kerle zu dieser Untat angestiftet hat. Jemanden, der sie bis ins Detail angewiesen hat, wie sie die Tat begehen und wie sie sich dann aus der Affäre ziehen sollen. Warum sollte jemand Interesse daran haben, eine arme Lehrerin auf so brutale, grässliche Weise umbringen zu lassen? Weil es Menschen gibt, die von nichts als Mord und Totschlag träumen, gute Frau. Die haben körperliche und seelische Probleme, diese Jungen. Ein bisschen Schnaps genügt, um sie zu einer Horde wilder Bestien zu machen. Eine Flasche Schnaps für 11 Jugendliche? Davon kann man nicht so austicken. Höchstens, wenn im Schnaps doch Drogen beigemischt waren. Und das eben ist die Frage. Jugendliche in diesem Alter können auch ohne Schnaps zu Bestien werden. Und auch ohne Drogen. Ja, wollen Sie Drogen allen Ernstes ausschließen? Ich kenne die Jungen seit Jahren. Sie waren nie auffällig mit Drogen. Wirklich nicht? Sie lügen. Wie bitte? Sie lügen. Einer der Jungen hat von einer Ärztin Drogen bekommen. Regelmäßig. Sie kennen sie doch so gut. Der Junge muss ihnen aufgefallen sein. Vielleicht kennen sie sogar auch die Ärztin. Sie soll lesbisch sein. Sie sind kein richtiger Polizist, oder? Bis vor einem Jahr war er Arzt. Aha, Arzt. Ärzte versuchen, einen Blick in die Seele zu werfen. Sie müssen ein guter Arzt gewesen sein. Was spielt das für eine Rolle? Also gut. Die Ärztin ist meine Schwester. Sie wird erpresst. Von wem? Meine Schwester hat bei einem 20-jährigen Mädchen eine Abtreibung gemacht. Die Kleine hatte gedroht, sich umzubringen. Deshalb, und weil sie sich verliebt hatte in das Mädchen. Und dann machte sie es. Und dann begann ihre Freundschaft. Und die Tragödie meiner Schwester. Die Tragödie? Das Mädchen hat einen Bruder und der begann, sie wegen der Abtreibung in die Mangel zu nehmen. Erst wollte er Geld, dann aber auch immer wieder Laudanum. Er kannte die Lösung, weil er einmal ein Magengeschwür gehabt hatte. Das Körnchen Wahrheit, ein richtiges Goldkorn. Dieser Junge, dem ihre Schwester die Opiate verschafft, war einer von den Abendschülern? Ja. Und wie heißt er? Paulino. Paulino Bovato. Ja, vielleicht ist er wirklich der Schlimmste von allen. Er muss Höllenqualen leiden im Gefängnis. Man kann den Stoff nicht von heute auf morgen absetzen. Kalter Entzug. Wissen Sie, was das heißt? Wie heißt die Schwester des Jungen? Beatrice. Sie wohnt bei meiner Schwester. Ich habe alle aus den Betten holen lassen. Sie sind da drin. Bitte versuche, ruhig zu bleiben, du. Mach dir keine Sorgen. Wer kann mir sagen, was mit Fiorello Grassi geschehen ist? Hey du, ich hab dich was gefragt. Ja, er ist vom Dach runter. Wie heißt du? Michele Domenici. War Fiorello dein Freund? Er war in meiner Klasse. Wenn ihr euch mal getroffen habt, wo war das? Möglicherweise in einer Bar. In der Via General Fara? Ab und zu. Und Federico. War der auch dabei? Manchmal. Und dann habt ihr gespielt? Ja, ab und zu. Fiorello auch? Nein, der nicht. Hey, wie heißt du? Du, der gerade gelacht hat. Carolino Marassi. Warum hast du gelacht? Naja, weil Fiorello, der war doch hinter Federico her. Ja, deshalb kam er in die Bar, auch wenn er nicht gern spielte. Was heißt das? Das wissen Sie nicht. Sie waren Geliebte. Los jetzt, lass durch die Zähne. Los! Das eine verstockte Bande. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg, um das Ungeheuer auszumachen, das hinter dem Mord an der jungen Lehrerin steht. Und der wäre? Mir einen dieser Jungen anzuvertrauen. Zum Beispiel Carolino Marassi. Der ist vielleicht noch am wenigsten verdorben von allen. Anzuvertrauen? Was soll das heißen? Ihr könnt ihn ein paar Tage in meine Obhut geben. Ich würde mich Tag und Nacht um ihn kümmern. Ich würde mit ihm reden. Och, und wenn er abhaut, wenn er sich umbringt wie Fiorello. Da passe ich schon auf. Verlass dich drauf. Na, die Justiz wird da nicht mitspielen. Dann versuch es doch wenigstens. Natürlich werde ich es versuchen. Danke, du alter Brummbär, du. Polizei? Ja, Ihre Schwester Alberta hat mir von Ihnen erzählt. Was wollen Sie von ihr? Sie hat nichts getan. Sie kommen wegen des Mordes an der Lehrerin. Stimmt es, dass Sie einem der beteiligten Jungen Opiate geben? Paulino Bovato, ja. Diese Jungen müssen einen Erwachsenen kennen, vor dem sie schreckliche Angst haben. Vielleicht können Sie mir helfen? Paulino ist mein Bruder. Er ist ein Schwein und Verbrecher. Als ich 10 war, hat er versucht, mich zu vergewaltigen. Mit 13 bin ich von zu Hause weg, sonst hätte meine Mutter mich auf den Strich geschickt. Vor einem Jahr tauchte er plötzlich hier auf. Er wusste immer, wo etwas für ihn heraussprang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich die ganze abscheuliche Geschichte mit der Lehrerin ausgedacht hat. Ein Erwachsener, vor dem Sie Angst haben. Der Junge war einmal hier. Er hatte zu viel Laudanum auf einmal geschluckt. Das hat ihn umgehauen. Er war unkontrolliert und erzählte mir damals von einem Mann, der ihn und einen Freund mit in die Schweiz genommen hatte. Dort hat er ihn... Sie hatten in einem Hotel 2 Mädchen kennengelernt. Noten. Und da wollten sie unbedingt wieder hin. Und er hoffte, sie könnten wieder mit dem freundlichen Herrn von damals fahren. Ein Treffer, Duka. Das ist ein Treffer. Ich habe keine Ahnung, ob Ihnen das irgendwie weiterhilft, aber ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich bin mir sogar sicher. Vielen Dank. Ich habe gute Nachrichten für dich, Duka. Bist du nicht neugierig? Doch. Doch. Man weiß nie, ob eine Nachricht gut oder schlecht ist. Ich habe den Untersuchungsrichter gefragt, ob er dir einen Jungen aus dem Bekaria anvertrauen wolle für ein paar Tage. Er hat sofort zugesagt. Er kennt dich und hat gesagt, dass er dich nie wegen Sterbehilfe verurteilt hätte. Damals. Hier ist seine Unterschrift. Du kannst den Jungen abholen. Du gewinnst im Lotto, gehst zur Bank das Geld kassieren und rennst vor ein Auto. Aber eines muss dir klar sein. Wenn der Junge dir entwischt, fliegst du hier raus. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen, verstanden? Und du wanderst in den Knast. In den Knast, Duka. Ich sag ja, man weiß nie. Wir fahren ins Bekaria. Carolino Marassi abholen. Dank Karua? Ja, dank Karua. Hör zu, ich erkläre dir, was wir mit Carolino machen. Moment. Bringen wir ihn zu mir nach Hause. Was meinst du, Duka? Du kannst ihn ja schlecht zu Lorenza nehmen. Ja, das wäre gut, wenn das möglich wäre. Dann wird er neu eingekleidet, er wird gut bekocht. Wir lassen ihm seine Freiheit, ganz normal. Und Mascaranti steht vorm Haus und beobachtet jeden seiner Schritte ohne uns, rund um die Uhr. Hast du keine Angst, dass er wegläuft? Und wie, meine Liebe, aber was soll ich machen? Andererseits, er darf nicht das Gefühl haben, bei uns sei es wie im Knast. Deshalb soll Mascaranti hier aufpassen, von draußen. Zu Hause kriegt er alles, was er in Freiheit auch hätte. Ja, er darf ein Glas Wein trinken, Zigaretten rauchen. Und wann sind wir einmal allein? Nur wir zwei? Eine gute Frage. Oh, meine Liebe, was für eine gute Frage. Also gut, Carolino. Du hast keine Ahnung, wer die Schweizer Münze in der Schule verloren haben könnte. Nein. Weil du weißt ja von nichts. Ja. Na schön. Seit 5 Tagen bist du jetzt bei uns. Du bist frei. Du hast anständige Sachen an. Kriegst anständiges Essen. In 5 Tagen musst du zurück ins Bekaria. Es tät mir leid. Ich möchte dir deshalb einen Rat geben, obwohl das nicht meine Sache ist. Hilf uns, den Dreckskerl zu finden, der für das Verbrechen in der Schule verantwortlich ist. Dann bekommst du die Möglichkeit, wieder ein anständiger Mensch zu werden, statt dein Leben in Besserungsanstalten und Gefängnissen zu verplempern. Wir können gleich essen. Kommt ihr? Meine Zigaretten sind alle. Umso besser. Beim Essen raucht man nicht. Stimmt, aber hinterher wär's gut. Ach, Carolino, würdest du so nett sein, mir eine Schachtel zu holen vom Kiosk? Mach ich, klar. Beeil dich, sonst wird das Fleisch kalt. In Ordnung. Bis gleich. Wir werden sehen, Carolino. Wir werden sehen. Ich habe ihn zum Zigarettenholen geschickt, Mascaranti. Pass auf ihn auf. Verstanden. Und wenn er einen Umweg macht? Dranbleiben, lange Leine, aber verliert ihn nicht. Gut, machen wir. Sie können sich auf uns verlassen. So, jetzt geht's aufs Ganze. Wer ist da? Ich bin's, Caroline. Komm rein. Ich denke, du bist in Bekaria. Sie haben mich rausgelassen. Einfach so? Der Kommissario kam und nahm mich mit zu sich nach Hause. Du, der hat mir einen Anzug gekauft und ein Hemd. Es gab gutes Essen. Weil er dich aushorchen wollte. Na klar. Sonst hätte er mich doch nie aus dem Bekaria geholt. Aber ich habe ihm nicht ein einziges Wort verraten. Na, bravo. Er wollte mich noch 2 Tage da behalten, aber übermorgen hätte er mich bestimmt wieder ins Bekaria gebracht. Ich will da nicht noch mal hin. Auf keinen Fall. Sag mal, ist dir nicht in den Sinn gekommen, dass sie dich vielleicht beschatten, ne? Warum denn? Ich wohne doch schon bei der Polizei. Und ich hätte auch jederzeit abhauen können. Und sie waren jederzeit bereit, dir zu folgen. Und genau das haben sie heute gemacht. Bist du sicher? Komm her. Komm her, zum Fenster. Siehst du die beiden da unten, neben dem Fiat 1100? Und jetzt? Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir schon aus dem Schlamassel. Willst du auch einen Cognac? Nein, lieber nicht. So, du haust jetzt ab und zwar sofort. Über die Dächer und die Hinterhöfe. Weißt du noch? Das hast du schon mal gemacht. Aber letztes Mal war es dunkel. Und jetzt ist es Tag. Da kann mich doch jeder sehen. Und zwar von allen Fenstern aus. Hauptsache, du läufst nicht weg, wenn dich einer sieht. Geh auf sie zu. Du sagst den Leuten, du hast mit einem Kumpel gewettet, dass du es schaffst, einmal ums Karree. Und das nur über die Terrassen, ha? Meinst du? Ich warte auf dich an der Ecke Viale Maino, Via Arboghetta mit dem Auto. Und dann zischen wir ab. So, los, du Langnase, ab die Post. Wartest du auch wirklich auf mich? Ich hätte nicht gedacht, dass Carolino flüchten würde. Ich habe geglaubt, er sei in Ordnung. Livia, bist du so naiv oder tust du nur so? Du warst auch noch nie im Gefängnis oder im Beccaria. Er ist immer noch im Haus. Die Portiersfrau hat ihn zwar nicht gesehen, als er rein ist, aber dafür wir. Und sonst? Ist sonst jemand rausgekommen? Sonst? Ja, natürlich. Aber er nicht. Na klasse. Und zu wem ist er hin? Hast du das nicht gefragt? Mascaranti. Mascaranti, hast du eine Liste mit den Namen der Hausbewohner? Ja. Hier. Miotti, Petrelli, Totti. Kommt dir einer der Namen bekannt vor? Nein, leider. Santina, Vinello, Domenici. Domenici, habe ich doch schon mal... Michele Domenici, das ist doch einer von der Bande. Maria Domenici wohnt ganz oben. Eine Nutte, sagt die Portiersfrau. Er ist weg. Carolino ist weg. Und wir haben gepennt. Mascaranti, du gehst jetzt ins Archiv und besorgst alles über Maria Domenici. Ihren Sohn. Hat sie einen Mann? Weiß ich nicht. Alles. Und schnell. Ich gehe jetzt hoch. Ich wusste, dass er weg war. Ich wusste es schon, bevor ich hoch bin zu ihr. Und sie ist natürlich auch rausgeflogen. Fahren wir nach Hause? Eine Katastrophe ist das. Was nun, Livia? Nein. Bitte, nimm deine Hand von meinem Knie. Der Junge ist weg. Was? Oh, Verzeihung. Nicht, dass es mir nicht angenehm wäre. Doch ich begehre dich zu sehr, um jetzt so eine Berührung aushalten zu können. Und solange du den Fall nicht gelöst hast, wirst du wohl kaum einen weiteren Gedanken an mich verschwenden. Fehlt nur noch der klassische Satz. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Sag ihn, mein Engel, dann bin ich völlig beruhigt. Entschuldige. Hat Mascaranti sich gemeldet? Hat sein Aktenstudium was ergeben? Ja, Marisella Domenici ist nicht nur einfach eine Nutte. Sie ist auch wegen Diebstahl, Drogen, Handel und Konsum verurteilt. Das ist nicht weiter überraschend, denn ihr Mann ist, oder besser war, Francone Domenici. Angefangen als Zuhälter und hat dann seine Geschäfte auf Drogen ausgeweitet. Bei einem Deal in der Schweiz ist er 67, also letztes Jahr, aufgeflogen und ist dann hier im Gefängnis an einer Lungenentzündung gestorben. Am 30. Januar 68. Francone kann also an der Sache nicht beteiligt sein. Ja, aber was ist mit Marisella Domenici? Schließlich ist Carolino zu ihr gegangen. Ja, die ist wirklich interessant. Ihr Sohn Michele hat offenbar, zumindest zeitweise, gar nicht bei ihr gelebt, sondern bei ihrer Schwester. Sie muss etliche Jahre älter sein. Vielleicht versucht Carolino dort unterzutauchen. Hast du die Adresse? Mascaranti hat sie. Also los, Kollegin Husarin. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Ich und meine Schwester Marisella. Wir haben ungefähr so viel miteinander zu tun wie eine Giraffe und eine Schildkröte. Aber die Sozialarbeiterin hat einfach... Signorina Romani? Ja, genau die. Sie hat einfach nicht locker gelassen, bis ich mich habe breitschlagen lassen und Michele zu mir genommen habe. Also, was wollen Sie wissen? Duca, stell deine Fragen. Schließlich ist sie mit der Polizei per Du. Ihr Neffe hat bei Ihnen gewohnt? Ja, wenn er da war, heißt das. Immer wieder verschwand er, für Tage, manchmal auch Wochen. Ich sollte das jedes Mal der Polizei melden, aber die, naja... Signorina Romani, die Sozialarbeiterin, kam auch oft. Einmal hat mich sogar die Lehrerin der Abendschule aufgesucht. Signorina Crescenzagi? Das ist ja interessant. Ja, die... Die tot im Klassenzimmer aufgefunden wurde? Eine feine junge Dame. Ein richtiges Fräulein. Was auf ihre Schüler leider keinerlei Eindruck gemacht hat. Was hat sie gewollt? Na, was schon. Sie teilte mir mit, dass Michele seit über 2 Wochen nicht in der Schule gewesen war. Aber ich hatte ihn ja auch so lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihr gesagt, er wird wohl bei seiner Mutter stecken und seinem Stiefvater. Haben Sie eine Ahnung, ob Ihr Neffe mal in der Schweiz war? Ja, war er. Er hatte mal Schweizer Zigaretten. Da habe ich nachgehakt. Er hat keinen Pass, also ist er illegal über die Grenze. Bei bei den Eltern. Aber schließlich steht Ihr Neffe unter Ihrer Obhut. Ja, das hat mir die Lehrerin auch vorgeworfen. Sie müssen das doch anzeigen, hat sie gesagt. Und? Haben Sie? Nein. Sein Schicksal war mir egal geworden. Ich sagte ihr, ich hätte keine Lust mehr, lauter sinnlose Zeit zu verschwenden. Weder mit Michele noch mit ihr. Die Ärmste. Sie meinte, dann würde eben sie zur Polizei gehen und Michele anzeigen. Das hat sie dann gemacht. 4 Tage später saßen alle 3 im Gefängnis. Sie war tapfer, Signorina Crescenzagi. Sie hatte Prinzipien. Aber doch nicht bloß, weil Michele illegal über die Grenze ist. Der Mann meiner Schwester hat Michele und einen seiner Freunde an die Schweizer Grenze gefahren. In einem Hotel drüben haben sie Rauschgift abgeholt und zurück über die Grenze gebracht. Kuriere. Drogenhandel mit Kindern. Diese Schwester ist eine Sensation. Die lombardischen Kuriere. Wir wissen jetzt, warum die Lehrerin Matilda Crescenzagi umgebracht worden ist. Sie hat der Polizei gemeldet, dass Michele Dominici wochenlang in der Schule gefehlt hat. Und warum? Weil er für seinen Stiefvater Drogen über die Grenze brachte. Daraufhin kamen Micheles Mutter und ihr Mann Francone ins Gefängnis wegen Drogenschmuggel mit Minderjährigen, das kommt noch dazu. Paolino Bovato war da mal dabei, vielleicht auch Carolino. Ja, und dann ist Francone im Gefängnis gestorben. Im Januar dieses Jahres. Du meinst also, Marisella Domenici hat sich an der Lehrerin rächen wollen, weil die ihren Mann angezeigt hat. Und wie hat sie das deiner Meinung nach angestellt? Indem sie die Jungen dazu angestiftet hat, ihre Lehrerin umzubringen. Und wie willst du das jemals beweisen, wenn die Jungen nicht reden? Das ist gar nicht so schwer, Caro, glaub es mir. Huren sind extrem rachsüchtig. Ich kenne diese Biester aus der Ambulanz. Sie wollten jeden in Stücke reißen, von dem sie glaubten, dass er sie angesteckt hat. Ich will Marisella Dominici verhaften. Sie wird es mir erzählen. Unsinn, Huren reden auch nicht. Caro, ich würde Duca machen lassen. Ich lass ihn ja machen. Und was kommt dabei raus? Der Junge ist weg. Ja, Caroa, wir haben gepennt. Was habe ich dir von Anfang an gesagt, Duca? Mascaranti hat ihn entwischen lassen. Mascaranti. Er hat sich nochmal die Portiersfrau vorgeknüpft. Die Portiersfrau hat die Domenici schon vor einer ganzen Weile weggehen sehen. Und ein Junge war nicht dabei. Da hat Mascaranti sich in der Nachbarschaft umgehört. Eine alte Frau hat den Jungen gesehen, wie er über die Dächer und Terrassen abgehauen ist. Na, was ist, Duca? Ich bring dir den Jungen zurück. So, jetzt sind wir tatsächlich allein. Duca, das klingt ja, als fürchtest du dich davor. Ja, ich weiß. Wir haben es uns schon so lange gewünscht. Erst stirbt Sarah, jetzt ist der Junge weg. Und ich kann nichts machen. Wie bei Sarah, ich kann einfach nichts machen. Schon gut, mein Lieber, schon gut. Vom Ex-Arzt zum Ex-Polizist. Morgen gehe ich zu Caro und sage ihm, dass Carolino unauffindbar ist. Lass uns doch überlegen, was Marisella machen kann. Sie weiß, der Junge ist der Polizei abgehauen, also wird er gesucht. Hat sie so gute Freunde, die ihn verstecken würden? Die sich selbst in Gefahr bringen, um ihn zu verstecken? Was meinst du? So einen Burschen aus dem Verkehr zu ziehen, ist nicht leicht. Sie wird Carolino niemals in der Stadt lassen. Und in kleinen Dörfern ist es noch gefährlicher. Da fällt ein Fremder auf wie ein Tintenfisch, der über den Domplatz spaziert. Dann müssen wir also nach einem Ort auf dem Land in der Mailänder Umgebung suchen, der aber nicht so nah an einer Ortschaft liegen darf und an dem man jemanden längere Zeit unterbringen kann. Mach dir keine Illusionen. Wir haben keinerlei Anhaltspunkt. Ja, aber woher weißt du, ob sie den Jungen überhaupt verstecken will? Vielleicht will sie ihn ja auch für immer verschwinden lassen. So. Steig aus, Carolino. Wir sind da. Hier bist du sicher. Hier kommt keine Menschenseele her. Was ist denn das hier? Francone hat sie entdeckt. Wir Arbeiter der Hochspannungsleitung hatten hier ihre Pausenbaracke. Als sie fertig waren, hatten sie alles zurückgelassen. Sogar die Öfen und Petroleumlampen. Geh ruhig rein. Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Da auf dem Tisch, da müsste eine Lampe sein. Zünd sie an. Was machst du? Was? Tommy, sag dumm Kopf, du hässliche kleine Wanze. Meinst du? Du hinterhältiges Stück! Du schreckliche Hexe! Fate bene, fratelli. Ospedale, fate bene, fratelli. Fate bene, fratelli. Fate bene, fratelli. Bitte, schnell. Hoffentlich ist er außer Lebensgefahr. Was ist, wenn er stirbt? Tja. Ich habe dich gefragt, was wir tun, wenn der Junge stirbt. Wir sind dafür verantwortlich, dass er herumlaufen und sich niederstechen lassen musste. Das ist dir doch klar, oder? Ein Millimeter weiter und das Messer hätte die Niere abgetrennt. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Wie fühlst du dich, Carolino? Bin ich in Beccaria? Nein, du bist im Krankenhaus. Ich habe Durst. Danke. Und eine Zigarette. Kommt nicht in Frage. Du hast auch ohne Zigarette Mühe zu atmen. Eine Zigarette. Nur kalt, ja? So. Mascanti, danke. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich schreibe mit. Wer hat dich niedergestochen, Carolino? Sie. Marisella Dominici? Warum? Ich weiß nicht. Wir wissen es. Sie hatte Angst, du würdest der Polizei alles verraten. Aber dann wäre ich doch nicht von Ihnen weggelaufen, Kommissario. Carolino, wer hat sich als Erster an eurer Lehrerin vergangen? Sie. Willst du damit sagen, dass Micheles Mutter an jenem Abend mit euch in der Schule war? Ja, Michele. Er ist noch einmal zur Schultür. Und hat sie hereingelassen? Hm. Und dann? Sie hat gespuckt. Ins Gesicht. Und dann? Sie hat sie beschimpft. Sie sei eine dreckige Schnüfflerin. Sie sei schuld am Tod ihres Mannes, ja, in dem Stil. Ah ja. Und dann hat sie sie an den Haaren gepackt und geschlagen und dann hat sie sie mit ihrem Schal geknebelt. Ja. Hat sie der Lehrerin die Kleider vom Leib gerissen, den Büstenhalter und dann den Strumpfhalter und den Slip? War sie das? Wer war das? Michele. Michele Domenici. Und der hat die Lehrerin vergewaltigt, als Erster, ja? Bevor alle anderen. Fiorello nicht. Und ich. Ich konnte das nicht. Aber alle anderen, nicht wahr? Wer hatte den Anis-Schnaps dabei? Marisella. Sie hat uns die Flasche an den Mund. Wer hat die Obszönitäten an die Tafel geschrieben? Sie. Sie hat angefangen. Und Marisella Dominici war es auch, die euch gesagt hat, was ihr der Polizei sagen soll, stimmt's? Wenn ihr eure Haut retten wollt. Ja. Und dann? Sie hat sie getreten. Mit voller Wucht. Ins Gesicht? Nein. Zwischen die Beine. Woran sie schließlich verblutet ist. Danke, Carolino. Muss ich... Ich will ja nicht ins Beccaria. Das musst du auch nicht. Das verspreche ich dir. Diese Domenici ist das teuflischste Wesen, von dem ich je gehört habe. Wir müssen sie finden. So schnell wie möglich finden. Du bekommst Leute und Mittel, so viel du willst. Nein. Nein. Warum willst du diese Frau schnappen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Wie bitte? Soll ich sie etwa einfach frei rumlaufen lassen? Eine solche Bestie? Wir müssen sie verhaften. Und zwar schnell. Du willst sie verhaften. Ich nicht. Ich will ihren Tod. Was heißt das? Wenn du sie verhaftest, kommt sie ins Irrenhaus. Eine drogenabhängige, syphilitische Verrückte kommt ins Irrenhaus. Aber dort wird sie nicht lange bleiben, weil die überfüllt sind und weil der Platz gebraucht wird. Eine unschuldige junge Lehrerin liegt für immer unter der Erde. Und 11 Jungen, die auch so schon zum Abschaumailand zählten, sind durch die schreckliche Lektion Sadismus, die Marisella Domenici ihnen erteilt hat, noch ein wenig unmenschlicher geworden. Und du willst dieses Ungeheuer verhaften? Ohne mich. Aha. Was würdest du an meiner Stelle tun, Duca? Nichts. Gar nichts. Wenn sie mir auf der Straße entgegenkäme, ich würde die Straßenseite wechseln. Ich fürchte, im Irrenhaus landest am Ende du. Ich würde den Fall an die Presse geben. In allen Einzelheiten. Mit Bild. Du weißt doch, wie man das heute nennt. Die öffentliche Meinung mobilisieren. Die Leute sollen alle Einzelheiten erfahren. Nicht nur ich, du, Mascheranti und der Pathologe, sondern alle. Willst du Lynchjustiz? Ist es das? Nein. Marisella Domenici ist eine alte, zerstörte Frau ohne irgendeine Fluchtchance. Ohne Zuhälter, ohne Drogen. Was glaubst du, würde sie tun? Sie wird sich umbringen. Eben. Wärst du dann zufrieden? Ja. Ich glaube schon. Pronto. Ah. Was? Sag das nochmal. Onkelchen. Ach, das Onkelchen, was hast du mir wohl mitgebracht? Du hattest recht. Wie so oft. Was ist passiert? Marisella Domenici. Sie hat ein Auto geknackt und ist in einen Bus gerast. Ich müsste Sarah wirklich mal wieder was mitbringen. Das Auto hat Totalschaden. Was? Totalschaden? Und sie? Tot? Oder in Lebensgefahr? Wie kann man mit zwei gebrochenen Rippen und einer Fraktur des Handgelenks in Lebensgefahr sein? Jetzt kannst du sie verhaften. Dir wäre es lieber gewesen, wenn sie draufgegangen wäre. Ja, eben dachte ich das. Und jetzt? Was bringe ich ihr denn mit? Ich weiß nicht. Dann bist du froh, dass sie lebt. Kleine, tote Sarah. Ich weiß nicht. Vielleicht. Der Lombardische Kurier. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Giorgio Cervenenko. Aus dem Italienischen von Christiana Rein. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Es spielten Dottore Duca Lamberti, Martin Reinke. Kommissario Carua, Klaus Manchen. Sergente Mascheranti, Rainer Heise. Livia Ussaro, Irina Vanka. Marisella Domenici, Andrea Solta. Carolino Marassi, Oliver Obanski. In weiteren Rollen Irm Herrmann, Ursula Werner, Liv Juliane Barin, Carmen Birk, Heidi Ex, Amela Herzig, Corinna Waldbauer, Maximilian Dinnebier, Jonas Hien, Sebastian Kaufmane und Philipp Niedersen. Dramaturgie Thomas Fritz. Komposition Cornelius Renz und Mario Schneider. Ton Holger König und André Lühr. Technik Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer und Matthias Seimer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006.